den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 106 in ausreichender Qualität in Berlin. Aber also geteilt. Sagst du mir nicht Hallo? Hallo Dennis. Hallo Renke. Kennst du eigentlich diese Menschen, die so, die haben so Metallmülleimer in der Küche stehen? Ja. Ohne Beutel? Ja. Und da haben die dann meistens Recyclingmüll drin? Ja. Ohne Beutel? Ohne Beutel, ja, gibt es. Waschen die das dann alles aus? Ja, das ist nämlich die Frage. Wie treten die der Versuppung entgegen, Dennis? Was ist da der Trick? Was hab ich verpasst? Oder die spülen den Eimer immer wieder aus. Wer spült denn den Eimer immer wieder aus? Das ist doch bescheuert. Wahrscheinlich das, also ich weiß nicht. Was benutzt das du denn? Das muss doch auch gären. Musst du denn, was für Beutel benutzt du denn für Wertabfall, Werttonne hier in Berlin? Ich habe so schwarze Beutel. Achso, weißt du, was ich mache? Was machst du? Ich lasse mir gelbe Säcke aus das Gitter immer bringen. Die sind da kostenlos. seit fast 8 Jahren werfe ich meinen Müll in gelben Säcken der Stadt Salzgitter in Berlin in den Müll. Das ist hervorragend. Aber die sind doch immer so dünn, diese gelben Säcke. Das ist ja egal. Das ist kostenlos. Ja, aber die reißen doch total ein. Nee. Also bist du. Es gibt ja. Auch da gibt es beim Müll, muss ich sagen. Also erstmal. Lasse ich hier mal, wie immer, auch mal die Hosen runter. Restmüll, ne? Sind meistens 2 Beutel übereinander drin. Damit, um der Versuppung entgegenzutreten. Ich sag's, wie es ist. Und beim, hier Wertstoff, da müssen es schon dickere Säcke sein als diese gelben Säcke, so vom Land und aus den, da, wo es sowas gibt. Denn es gibt, ich sag mal so, du bist ein Träger. Ganz offenbar. Was heißt denn Träger? Träger und Stopfer. Ach so. Was ist du denn? Trägst. Du trägst halt häufiger und ich stopfe dafür. Das stimmt gar nicht. Ich verbrauche einfach als ein Single-Haushalt deutlich weniger Müll. Okay, was passt in deinen Wertstoffmülleimer? Wie viel Liter? Wovon reden wir hier? Ich habe so große, glaube ich, 60 Liter Behälter von Ikea. Ja. Und Wertstoff bringe ich so alle 10 Tage runter. Ich habe eine 40-Liter-Tonne. Ja. Wie viel Tage bringst du es runter? Also ungefähr alle 7 bis 10 Tage ist Wertstoff mal voll. Ja, ich würde sagen, ein bisschen häufiger. Ist sehr fluffig dafür dann. Ich würde sagen, hier schon ein bisschen häufiger. So, ich würde mal denken, so zwischen 4 und 7 Tagen. Ja. Aber halt nicht fluffig. Aha. Schon gedrückt. Nee, bei mir ist fluffig. Also man kann Drücker. Aber du bist doch eher Träger. Wenn's fluffig ist, bist du Träger. Ja, dann bin ich und Träger. Und ich bin Drücker. Du meinst, ich könnte mit Kompression, könnte ich meine Runtergeh-Dingsi auf so 14 Tage optimieren? Ja, aber dann kannst du dir aus Salzgitter, also du kannst dir schon gelbe Säcke aus Salzgitter mitbringen lassen, aber dann kannst du sie nicht mehr verwenden für den Wertstoffmüll. Das stimmt. Also, ne? Und pass auf, Dennis. Der Weg zurück, das ist nicht machbar. Hat noch keiner geschafft. Nie wieder ist irgendjemand, der vom Träger zum Drücker geworden ist, wieder zurück zum Träger geworden. Geht nicht. Es passiert nicht. Aber warum ist es denn so schlimm, öfters den Müll rauszubringen? Es liegt doch eher auf dem Weg. Das ist nicht schlimm, Dennis. Es geht nicht. Es geht nicht um gut oder schlecht. Ach so. Das ist keine moralische Entscheidung. Da geht es auch kein richtig oder falsch. Es hört sich sehr moralisch an, tatsächlich. Nein, gerade. Nein. Man kann es entweder bist du Träger oder bist Drücker. Da ist die Gesellschaft geteilt. Okay. Da verläuft die Linie. Das ist wie Aldi Nord und Aldi Süd, gibt's aber halt auch in jeder Ortschaft, sind die Menschen geteilt. Aber halt nicht so nach Straßen oder Häusern oder Stockwerken oder so, sondern einfach in diese natürliche Menschenkategorie, die sie selber, also die fließt ihnen auch nicht zu oder so, die sind sie einfach. Träger und Drücker. Korreliert das mit Faltern und Knüllern eigentlich? Das ist eine gute Frage, das müsste man mal erheben. Ey, Soziologie, mach mal dich mal zu einer Sache nützlich. Find mal raus. Also ich bin Falter. Ich auch. Ja, dann geht's ja schon mal nicht. Du bist ja ganz offenbar Träger und ich bin Drücker. Dann hat es nichts miteinander zu tun. Das ist ja enttäuschend. Na, aber weißt du ja nicht. Ja, das stimmt. Wir sind ja, also, ne, die Grundgesamtheit ist ja sehr klein. Ja. Kann man nicht sagen. Aber du trennst ordentlich, oder? Ich trenne. Okay. Das ordentlich fehlte mir da gerade in der Antwort. Was? Hallo? Hallo? Nee, ich gehöre tatsächlich zur Fraktion, die wirklich alles auseinanderpult. Auch die einzelnen Plastiksorten. Also ich bin da richtig ordentlich, weil ich dachte mir so, also, weil das geht am Ende auf meine Müllgebühren. Wenn die mehr sortieren müssen, wird meine Müllgebühr teurer. Da bin ich pedant. Meine Oma hat ja eine Zeit lang immer Teebeutel aufgemacht und den Tee in den Eimer für den Kompost getan, diese kleine Klammer in den gelben Sack und den Rest in Restmüll. Aber das Lustige ist, seit einigen Jahren ist da ja keine Metallklammer mehr dran, sondern die machen das irgendwie in Knoten rein, maschinell. Und du kannst jetzt den ganzen Teebeutel... Ja, das ist aber kein Knoten. Ja, das ist aber auch, das ist total scheiße. Das ist so kein Knoten, sondern das ist so fast genäht. Aber das Ding, die Teile sind jetzt halt offen, die Beutel. Ja und? Da kommt, ja, das ist aber scheiße. Ich habe hier öfter jetzt mal Eistee gemacht in den letzten Monaten und dann so mit hier so über Nacht ziehen lassen mit grünem Tee in Beuteln. Das suppt da alles raus. Du hast ständig irgendwas zwischen den Zähnen, wenn du das trinkst. Du musst so filtern. Dennis, da bin ich auch drauf gekommen dann. Ich wollte es einfach nur sagen. Und das war, früher war das nicht so. Ach so. Ich bin ja auch sowieso der Ansicht, dass bevor Afrop Werbung für die CDU gemacht hat, ging es uns allen besser. Sophia Tomalla ist Mitglied der CDU auch, habe ich letztens gelernt. Ja, das stimmt. Meinst du, die ist Drückerin oder die ist Trägerin? Also ich glaube nicht, dass die lässt tragen. Ja, das glaube ich nicht. Ach wirklich? Das glaube ich nicht. Also die hat bestimmt jemanden, der da kommt. Der hat 100 aber ich glaube, die legt auch Wert drauf, selber zu tragen. Die Frage ist nur, ist es gedrückt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Weil sie das halt nicht immer macht. Ja. Und weil, ne? Wahrscheinlich eher, das ist eine gute Frage jetzt, gibt es wohlhabende Drücker oder ist das sozusagen, ist das auch vielleicht ein Armutsanzeichen oder Armutsrisiko drücken? Ist das ein soziokultureller Faktor? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich mache fein sauber und ich habe, in der Schweiz wird nicht so getrennt. Die glauben. Was in der Schweiz? Was ist das das denn für eine Überleitung hier? Die trennen nicht. Die glauben auf die Kraft der Müllverbrennung. Die verbrennen einfach alles. Nein, oder? Doch. Die verbrennen doch nicht alles. Doch, klar. Also die trennen halt natürlich schon Altpapier und Glas weg. Und was halt schon gemacht wird, ist so, Alu wird getrennt mal gesammelt in manchen Gemeinden. Und PET-Flaschen können getrennt gesammelt werden, aber auch nicht. Aber prinzipiell alles andere, also wirklich nur PET-Flaschen, nicht, kein anderer Plastikmüll. Nur PET-Flaschen und Aludosen. Und alles andere landet in der Wärmeverwertung. Also Aludosen in der Wertstoff und Alugobi dann beim Rest? Mehr oder weniger, ja. Also Joghurtdeckel würdest du nicht in die Aludosensammlung packen bei denen. Was ich weiß, ist, dass es in Deutschland auch ein bisschen unterschiedlich immer ist, ne? Je nachdem, wo du gerade hier, in welchem Müllzweckverband du dich gerade befindest, ist es auch so, dass teilweise der ganze schon vorgetrennte Müll wieder zusammengeschüttet wird, um dann maschinell getrennt zu werden, weil es viel besser ist. Das macht die Deutsche Bahn jetzt. Die Deutsche Bahn hattest ja jahrelang oder Jahrzehnte diese Vierer-Mülltonnen an Bahnhöfen. Ja, ja. Papier, Glas, Restmüll, Wertstoffe. Ja. Sagen wir mal so, die Fehleinwurfquote, wie es so schön im Abfallrecycling Deutsch heißt, ist sehr hoch in Bahnhöfen. Ja. Und jetzt hat die Bahn scheinbar einen neuen Dienstleister gefunden und die trennen jetzt maschinell. Deswegen heißt es wird nur noch Papier, weil das kriegen die Leute hin. Die kriegen eine Zeitung von einem anderen getrennt tatsächlich. Und das andere wird gesammelt und dann steht dann jetzt auf diesen Mülltonnen, wir trennen für sie. Das heißt, das wird dann von der Firma maschinell, wahrscheinlich aus einer Mischung aus mechanischen und digitalen Methoden, also Kameras und KIs und künstliche Intelligenzen und billigen Magnete. Arbeitskräften. Ja, Magnete. Ja, natürlich, als erstes machst du erstmal den Metall raus. Aber irgendwann hast du ja nur so Pfoffen. Aber also, nicht jedes Metall ist magnetisch, Dennis. Ja, aber du kannst so Floating machen mit so Wasserbecken und so Gedöns. Du kannst auch richtig auftrumpfen. Dennis, irgendwie habe ich das Gefühl, da fällt mir was ein. Also ich habe das Gefühl, du bist gedanklich bist du schon in die Branche eingestiegen. Wir hatten es ja neulich von Instagram-Werbung. Du hast mir erzählt, du kriegst immer Werbung für Gastro-Großgeräte oder Logistik. So, und ich war neulich, habe ich einen Artikel auf süddeutsche.de gelesen und da habe ich Werbung bekommen für CNC-Portalfräsen von BZT. Siehst du, so geht's los. Holz, Kunststoff und Aluminiumbearbeitung von 2.000 bis 100.000 Euro. Ja, das ist ein gutes Investment. An einem dieser Enden der Preisspanne kann man mich nicht finden. Möchte ich mal gucken. Ja, aber ein gutes. Hier, Heimwerkerpraxis, Preis-Leistung gut. Im Heft 2 2016. Wollte ich nur kurz, ist mir gerade so eingefallen, wo wir darüber wieder drüber sprachen. Sollen wir mal ganz gucken, welche Schlagzeilen gerade die Lebensmittelzeitung hat? So, gucken wir doch mal. Ich dachte, du wolltest eigentlich über die Schweiz erzählen. Das können wir gleich. Also. So, hier Metro, sie Zeichen der Verbesserung. Nestle passt Ziele leicht an. Die Lindhasen sind geschützt. Teegut macht neue Theo-Märkte, so diese kleinen Supermärkte. Die so voll elektronisch wie Amazon. Teegut? Ja, die haben so. Wo? Die haben so Holz. Wo, Dennis, wo? Hör auf zu sabbeln, ich will wissen, wo Teegut ist. Sekunde. Wo? Also, bla bla bla. Großraum Fulda. Ach Gott. Ja, ich weiß. Die sollen mal aufhören damit. Ja. Die soll mal aufhören da mit ihrem komischen Süddeutschland. So. Ich will hier Teegutmärkte haben. Hatten wir auch schon. So. Wir wiederholen uns. Ja, total. Schweiz. Ja, ich will nach Schweiz. Und diesmal keine Bahntour. Oder doch? Nein. Jein, nein, also nicht so richtig. Ich war im Zürich. Ich habe aber trotzdem Bahn-related Zeug gemacht. Okay. Beim Verkehrshaus Luzern. Ja. Was einerseits Museum ist, andererseits eine Experience und andererseits ist scheinbar das Konzept von Corporate Sponsoring in der Schweiz deutlich, deutlich etablierter. Weil da, also dieses Verkehrshaus ist halt scheinbar so eine, baut sich langsam um zu so einer Tageslocation. Es gibt ein Planetarium und so ein Filmtheater. Das ist in der Tageskarte auch mit drin, wenn man die kaufen möchte, diesen Tagespass. Gleichzeitig haben sie so eine gesponserte Ausstellung von Red Bull zu deren Stratosphäre-Kapsel, die ich liebevoll auf Twitter als Reichsflugscheibe bezeichnet habe. Die vom Felix Baumgartner. Und dann gibt es da auch richtig ordentliche Ausstellungen. Und dann gibt es da plötzlich auch noch die Red Bull Matterhorn VR Experience, die irgendwie 12 Franken extra kostet. Und dann hatten sie so eine. Hast du das gemacht? Nein. Ja, aber weiß ich ja nicht. Nee, also erstens kletter ich nirgendwo drauf und zweitens zieh ich mir da mal keine VR-Brille an. Hey, du wärst doch nirgends drauf geklettert. Doch, natürlich. Du kletterst eine Wand. Du gehst aufs. Du wanderst. Ach so. Das ist so eine Kletterwand und ziehst eine VR an und sie soll dann simulieren, dass du aufs Matterhorn geklettert bist. Ach so. Ich dachte, du gehst da irgendwo hin und dann sieht das so aus, als würdest du da runtergucken oder so. Nee, da kann ich auch das Matterhorn selber fahren fürs Runtergucken. Kann man da hochfahren? Ohne, also geht das einfach also sehr, sehr weit hoch? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie das Profil da aussieht. Nee, normalerweise fährt man eigentlich auf den Gornegrat, auf den quasi den Berg gegenüber, um auf den Matterhorn zu gucken. Weil das ist viel lustiger als auf den Matterhorn selbst. Aber auf den Matterhorn selbst, auf den kleinen fährt was hoch, meine ich. Und da kannst du tatsächlich auch hochkommen. Aber es kostet richtig Schweinegeld. Die nehmen die Touris da richtig aus. Ich fahre nächste Woche auch in die Berge. Ja, das ist ja nur hier Voralpen. Aber die Schweiz kann ich mir auch gar nicht leisten, denn es. Denkst du ich? Nur Deutschland und Österreich. Was Pump finanziert hier? Was war das teuerste Essen, das du da zu dir genommen hast? Das teuerste Essen? Ich war an so einem dem ältesten vegetarischen Restaurant der Welt. Seit 1800 irgendwas. Das Hilti. Das ist tatsächlich das älteste vegetarische Restaurant. Und das war in der Anfangszeit, war das den Leuten so peinlich, dass sie da nur in den Hintereingang durch reingegangen sind, wenn sie da gegessen haben, weil das waren halt Grasfresser. Und da zahlst du pro, also so ein veganes, vegetarisches Buffet, und da zahlst du pro 100 Gramm Essen 6 Franken, glaube ich. Was ist das in Ostmark? 6 und 5 Euro, das sind 20 Ostmark? 5 Euro, sind das so? Ja. Für 100 Gramm? Ja. So, das heißt, dann zahlt man ja für so einen Teller 20 Euro. Wenn du hast mehr gezahlt als 20 Euro. Ja. Nein, ach, ungefähr ein, also die Vorspeise, also es war halt, war schon, also kein Essen unter 50 Euro, sagen wir es mal so. Die Vorspeise, Dennis? Das sind Vorspeisenteller vollgemacht, natürlich. Wenn der 20. Man lebt ja noch nur einmal. Und ja, aber ne, es ist auch kein Wunder, wenn man die ganze Zeit 50 Euro für Mittagessen ausgibt, dann kann man sich ein zweites Leben auch gar nicht mehr leisten. Abendessen. Mittag bin ich schön in Koop und habe mir Fertigessen da gekauft. So ein Rap, okay. Rap für 8 Franken. Kannst du, was? 6 Franken. Ich übertreibe jetzt. Kannst du Zürich empfehlen? Zürich ist wunderschön, aber ich umso mehr möchte ich euch Luzern ans Herz legen. Luzern ist auch für das Verkehrsaufkommen, weil es einerseits ein wunderschöne Stadt ist, da gibt es so lustige Brücken und es liegt am 4-Waldstättensee. Alles wunderschön, da kann man rumfahren und da auf die nahen Hügel laufen. Lohnt sich total. Wusstest du, dass es, also ich war noch nie in der Schweiz übrigens. Noch nie. Noch nie. Okay. Noch nie. Nee. Was soll ich da? Weiß ich nicht. Komm, was mache ich in der Schweiz? Ist doch überhaupt nicht mein Territorium. Da halte ich mich doch natürlicherweise gar nicht auf. Ist außerhalb der EU, aber das ist verdächtig. Nee, das meine ich, das ist einfach zu weit südlich. Warst du schon mal außerhalb des Schengen-Raums? Jetzt müssen wir überlegen. UK. Du warst in London schon mal. Ja, UK, ja, genau. Okay. Ja. Und ich war in Polen, also es noch nicht zu Schengen gehört. Ja, das ich auch. Das ist ja okay. Ah ja, das zählt nicht, ne? Also ich habe zwar nach nicht Schengen gefragt, aber das zählt nicht. Wusstest du, dass es an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, das ist ja die einzige sozusagen Drittlandsgrenze, die wir haben, nicht die EU-Grenze, wenn man so möchte, wusstest du, dass es da unbesetzte Zollstellen gibt? Gibt's die nicht überall? Naja, wir haben ja sonst nur innereuropäische Grenzen, da brauchst du ja keinen Zoll, brauchst du da ja nicht. Ja. Das ist nur ein Briefkasten oder was? Ja, so unbesetzte Zollstellen. Also da sind dann, ich glaube, da halten sich dann, weiß nicht, da können Leute rein und da halten sich auch Menschen wohl auf oder so, aber jetzt nicht, das ist jetzt, da kannst du nicht hingehen und irgendwas anmelden, aber du musst an diesen Zollstellen langfahren, damit du sozusagen die Fiktion einer ordentlichen Einfuhr gewahrt ist. Ja, aber. Genau. Oh genau. Gott. Oh Gott. Ja. Und es ist, ja, okay, verstehe. Gut, ne? Ärgere mich schon, dass ich mich wie ein Zöllner anhöre. Also wir haben ja auch zwei Sachen ja ins Nicht-EU-Ausland versendet von diesen Kassetten. Großer Horror. Einmal müssen wir kurz sagen, einmal ist das Ding kaputt gegangen, in Anführungszeichen. Da war ein Aufkleber, ein Kleberli, der Schweizer Post war da drauf. Das ist sie schon angeblich schon kaputt gegangen. Nee, sie hat schon kaputt erreicht aus dem Auslandssortierzentrum. Ja. Und das Paket war an sich aber heile, ja. Aber das Siegel war aufgebrochen. Und alles fehlte. Ja. Es war nur ein Teil drin. Ja. Also, es gibt, da sind ja mehr Sachen drin als nur die Kassette. Das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, oder? Ist das schon Kanon? Das ist schon Kanon. Ja, das glaube ich, auf Twitter hat man es gesehen, ja. Ja, so. Es war nur ein Teil drin. Sehr ärgerlich. Ja. Und zweite Sache, wissen wir noch nicht. Ja. Da ist der Hörer im Urlaub. Hast du gerade nachgefragt? Ja. Ja. Das ist ärgerlich. Ja, ja. Aber wenn irgendwas nicht ankommt, ersetzen wir, solange wir noch Zeug da haben. Ja. Ne? Ist hier Ehrensache und so. Genau. So. Nee, und sonst Schweiz lohnt sich total, vor allem wenn du da hinziehst. Das Erste, was du machen solltest, ist natürlich beim Gericht beantragen, ein Halteverbot für dein Grundstück. Oh ja, sehr interessant. Das führ mal bitte aus. Was ist das, Dennis? Und zwar, also mir ist schon immer aufgefallen, es gibt da so Schilder und da ist schon dieses Parkverbotssymbol drauf, aber es ist darunter noch ganz viel Fließtext. Und dann steht da drauf, ja, hiermit sei bekannt gegeben, dass gemäß Aktenzeichen XYZ beim Gericht Y ist hier ein Parkverbot und es gilt eine Geldbuße bis 2000 Franken. Und hier ist noch das Aktenzeichen vom Gericht, gezeichnet Gericht, Richter XY. Und da steht immer auf diesen Schildern drauf. Ich so, what the fuck? Bis ich dann rausgestellt habe, dass man tatsächlich zu Gericht gehen kann. Es ist scheinbar also ein schriftlicher Vorgang. Das beantragen kann für sein Grundstück. Und dann kann man sogar Strafzettel bekommen als Blankoformular. Und dann kann man Leuten Strafzettel auf dem eigenen Grundstück geben. Aber an wen? Aber die Geldbuße geht schon, die muss schon in eine öffentliche Kasse. Das habe ich nachher gefragt, nicht. Aber ich glaube, kriegst du selber tatsächlich. Nein. Echt? Ja. Die kriegt man selber? Ja, warum sollst du dann in den Staat gehen? Du zahlst ja für die Einrichtung, also für diesen Gerichtsentscheid zahlst du ja Geld. Und wenn ich es richtig verstanden habe, musst du auch irgendwie 50 Franken für diesen Blankoblock hinlegen. Und du meinst, die Kosten musst du erstmal wieder reinholen? Und du musst jedes Mal, wenn du diesen Durchschlag musst du ja auch einreichen. Wahrscheinlich fallen da nochmal Verwaltungsgebühren an. Das heißt, einen Teil musst du an den Staat schon abdrücken, dass der halt das für dich eintreibt. Das, ehrlicherweise hört sich das ziemlich kriminell an. Aber, ey, du darfst Strafzettel verteilen, das ist das Geilste der Welt. Ich hatte mal aus der Mickey Maus so hier Spaßstrafzettel. Das wäre eine Idee. Gibt es sowas noch? Spaßstrafzettel? Ja, 100 Pro auf Amazon, oder? Spaßstrafzettel. Ich notiere mir das mal, um das mal später zu suchen. So. Schweiz würdest du empfehlen? Ich bin ja nächste Woche. Es gibt Knöllchen. Denkzettel zum Beispiel. Denkzettel? Ja. Aber hier gibt es auch sogar hier Scheiß geparkt. Lustige Notizzettel mit STVO, Verwarnung für die Windschutzscheibe, Fake-Knöllchen, Strafzettel-Look für Falschparker. Extra groß Dinner A6. Aber das klingt ja eher nach, das klingt ja nicht so nach, dein Auto ist hässlich, geh es putzen, einen Strafzettel, sondern das klingt ja das sind Blöcken für renitente Menschen, die rumgehen. Nee, da steht drauf hier, da kann man ankreuzen, Privatparkplatz, aber nicht deiner. Einfahrt frei verhalten, wohnst du hier? Behindertenparkplatz, wo ist dein Ausweis? Zu dich geparkt, ein Auto, zwei Parkplätze. SCVO beachten, nochmal Fahrstuhl. Also es ist eher so ein, hier, du bist ein Idiot. Ja, ich weiß nicht. Ja, genau, aber das meine ich ja nicht. Ich meine sowas wie, dein Auto riecht nach Erbsensuppe. Ich habe dein Gesicht gesehen. Jetzt ist mir schlecht. 100 Euro. An UNICEF zahlen oder sowas. Ist das nicht Amtsanmaß oder ist das nicht Nötigung? Das ist doch Satire. Die Lücke hat sehr viel Rechtsberatung gerade geleistet. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe noch ein ernstes Thema. Ich weiß nicht, wir können uns noch ein bisschen rumflaxen, wenn du nichts über die Schweiz erzählen hast. Ich erzähle nächste Woche, nächste Woche weiß ich nicht, aber in 2 Wochen spätestens mal so ein bisschen. Ich fahre ja jetzt auch mal ein bisschen in die Berge, wie man so schön sagt. Und nicht nur in die Berge. Habe ich eigentlich gesagt, wo ich hinfahre? Ist das schon öffentlich bekannt? Nee, also wir wissen nur, dass du halt ständig Urlaub machst. Und das letzte Mal warst du irgendwo in Griechenland, meine ich. Mykonos. Mykonos warst du. Mykonos. Und dann bin ich nach Spiekeroog für einen Tag. Ja. Dann sage ich das erst später. Aber wenn ich jetzt sozusagen eine Sache wollte ich jetzt sagen, weil das ein bisschen spektakulär klingen würde, aber das lasse ich, dann verrate ich nämlich, wo ich hinfahre. Das mache ich dann später. Aber ich habe noch eine ernste Sache. Oder hast du noch irgendwie Flachs oder so? Ich habe immer nur Flachs. Ich gucke jetzt, ich habe jetzt übrigens angefangen, The Blacklist zu schauen. Immerhin, 10 Jahre nach Start. Sagst du? Ah ja, also das Ding ist, es ist halt zieht sich. Ja. Und der rote Faden kommt wenig voran. Und es ist halt sehr Monster of the Week-artig. Genau, aber das bleibt so, nehme ich an. Ich habe jetzt die erste Staffel geguckt. Ja, das bleibt länger so. Ja, okay, aber muss ehrlich sagen, ich finde das voll okay. Ich finde die weibliche Hauptrolle hat nicht immer super gespielt. Kommt in der ersten Staffel. Kommt noch, okay. Aber ich meine, es ist halt auch schwer, gegen James Spader anzuspielen, muss man schon sagen. dem würde ich wahrscheinlich auch irgendwie beim Wandstreichen zugucken. Deshalb ist mir egal. Ich finde das gerade ganz gut, dass das eben so ist. Und dass man nicht so, also ich quäle mich gerade durch die letzte Staffel Discovery zum Beispiel. Ich habe sie immer noch nicht zu Ende geguckt. Das ist wirklich Arbeit für mich. Das zieht, das nimmt, saugt mir Lebensenergie raus, wenn ich das gucken muss. Weil so schlecht? Hast du geguckt? Ja. Ja, also extrem anstrengend einfach nur. Und schlecht und gut, ich weiß nicht, das ist so anders und die müssen, glaube ich, mal so ein bisschen zurückdrehen überall. Die übersteuern, finde ich, bei Discovery. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was jetzt länger her ist. Ich glaube, das Ding war, was mich am Ende in Discovery gestört hat, also der dritten Staffel, das war mir zu viel ESO. Also es war halt, normalerweise versucht man ja schon, dem so einen wissenschaftlichen Sound zu geben. Und mich hatte schon dieses Mycelium Network, war das mir schon zu viel Mythologie. So ja, viel, genau. zu viel Magie. Und das ist, ja, ist schon okay und ist auch nicht schlecht, keine schlechte Geschichte. Ja. Aber das ist Phaserwaffen. Ich will temporale Atomreaktionen, Explosionen, whatever. Ich finde, das ist halt komplett überdreht. Das ist so immer total laut und schreit einen die ganze Zeit an. Und zwar in allem, was sie tun. Im Guten wie im Schlechten. Also die, ich finde die, gerade wenn es so zu Feuergefechten im Weltraum kommt, ist es einfach übertrieben. Einfach, ist nur übertrieben. Das macht's, finde ich eigentlich immer schlecht, weil es alles so viel zu schnell, viel zu laut, viel zu viel knallen, als würde es da immer, also so, ne, das ist zu viel. Die ganze Story mit der Federation und diesem, naja, es kann aber keiner mehr Warp fliegen wegen The Burn, aber wir haben ja immer noch den Spore Drive und sind trotzdem überall. Billiges Plot-Device. So, ja, wir nehmen uns jetzt einfach mal alles her, was wir brauchen. So ist alles völlig laut, völlig übertrieben. Dann müssen wir irgendwie noch versuchen, da diese komische Jojo wieder zurückzuschicken, erfinden irgendwas, weswegen wir die zurückschicken müssen, damit wir wieder ins Spiegeluniversum reinkommen und so, weil das immer ganz interessant ist. Das ist alles so und dann alles so laut und schnell und übertrieben und überdreht. Die verlieren sich da so ein bisschen. Oder welchen Eindruck ich auch habe, ist, man hat ja, was ich sehr gut finde, versucht, endlich mal eine sehr diverse Crew darzustellen, die ja auch über Laufe der Staffeln immer diverser wird. Aber ich finde, bei so ein paar Sachen ist es so, dass die, oder bei ein paar Leuten, nicht mal ein paar Sachen, bei ein paar Leuten, die werden hinzugefügt irgendwie. So, weil, guck mal hier, krass divers und fortschrittlich. Und dann werden die einfach liegen gelassen. Hast du ein Beispiel? Ja, dieses hier, ich weiß gar nicht, non-binäres Mädchen, weiß gar nicht, ist ein Mädchen, glaube ich, ne? Die da zusammen mit dem, oder irgendwie so, der erste non-binary Character. Dieses Mädel, die dann verheiratet wird mit dem Symbionten. Also, wenn ja, du weißt doch, was ich meine, Mensch. Meine du Herren. Du wirst direkt gecancelt. Sofort. Ja, Dennis, wir gehen doch alle zur Cancel-Prophylaxe. Das passiert nicht. Es wird nicht geschnitten. Ich glaube, aber was sagt man denn? Was ist denn das? Was ist denn das, wenn ich nicht Mädchen, sondern Non-Binary, das Non-Binary? Nee. Das ist doch Quatsch. Na, genau. They-Pronomen, das ist das Ding. Im Deutschen ist es halt. Ja, weiß man das? Die hat keine Twitter-Bio. sie haben keine Twitter-Bio. Diese Person hat aber, wurde gefragt, welche denn ihre Pronomen seien, und das war Wei. Echt? Ja. Du hast nicht aufgepasst. Da habe ich das nicht mitgeschnitten. So. Okay. Sorry. Ja, aber eingeführt, kurze Geschichte, auch eine ganz nette Sache mit dem Symbionten und so, alles ziemlich cool, und dass sie dann sozusagen ihren, den verstorbenen Partner irgendwie in sich trägt und so. Finde ich an sich cool, aber danach einfach weg. Also ist halt irgendwie da, aber so erstmal richtig krassen Fokus drauflegen und sich es war ja spürbar, dass man das absichtlich gemacht hat, auch ein bisschen, um sich damit zu brüsten. Und dann folgt aber nichts. Ja, aber es ist ja bei vielen dieser Ja, das sage ich ja. Das ist ja genau meine Kritik. Es ist alles so überdreht und schnell, aber es es ist alles wie so, das ist wie so Murmeln, die man in so ein Glas reintut. Jede Murmel für sich ist ganz schön, aber am Ende nimmt man halt das Glas hoch und dann ist zwischen diesen Murmeln noch ganz viel leerer Raum, der nicht gefüllt ist. Ich glaube, dieser, also man hätte, aber ich verstehe auch nicht, warum das einfach nur so 13 Folgen sind. Man hätte echt, weil es einfach teuer ist, vermutlich. Ja, klar. So. Ist ja auch kein Wunder, wenn die da irgendwie immer das halbe Universum explodieren lassen. Ja, nee, das ist, ich habe, also, ich hab, aber ich sag mal, da, das ist Arbeit. Ja. Das ist, finde ich, Arbeit, die Serie zu schauen. Bei The Blacklist, das genaue Gegenteil. Ja, das ist, aber es ist halt irgendwann, also mich hat es halt irgendwann angelangweilt, weil es ist halt nicht vorangekommen in der Hauptstory. Und die ominöse Frage, ich weiß nicht, hast du es mitgeschnitten, was die ominöse Frage bei The Blacklist ist? Die persönliche Beziehung zwischen der Trulla und dem Spencer? Ja, wie seine Frage ist, ist natürlich, also was ist die Beziehung? Das ist die Frage. Das zieht sich wie Kaugummi und wird nie so richtig klar beantwortet, weil wenn man das beantworten würde, wäre die Serie vorbei. Ja, aber das ist doch logisch. Ah! Das wusste man auch schon nach 3, 4, 5 Episoden. Ja, okay. Na, also ich hatte nicht geahnt, dass es einfach irgendwie 8 Staffeln werden. Allem, also, naja, es ist halt, es ist so schön plätschernd an den Sachen, die den Plot vorantreiben, muss man halt ein bisschen aufpassen. Und das sind ja auch in jeder Folge so ein paar Minütchen eigentlich. Ja. Und ansonsten ist das halt so ein Kriminalfilm, den guckt man sich halt an. Ja, ja, ja. Und dann kann man auch mal kurz so gedanklich sich woanders befinden und ist nicht total verwirrt, wenn man dann wieder zuguckt. Das finde ich wirklich, wirklich angenehm. Weißt du, was ich überlege, was ich nochmal gucken will? Was denn? Ich mag's kaum sagen, aber ich glaube, ich tue es demnächst. Was denn? Ich glaube, ich gucke mir nochmal Lost an. Ich habe Lost noch nie gesehen. Echt nicht? Nö. Also ich habe, glaube ich, die ersten 2 Folgen auf ProSieben, als es damals auf ProSieben lief. So lange ist das her. Und dann habe ich die 3. Folge verpasst und wollte die 4. gucken, war so verwirrt, dass ich aufgehört habe. Guck sie an. Ist total super. Ach. Macht wahnsinnig viel Spaß. Nicht, wenn du, also einfach ignorieren, dass es halt irgendwie Plotholes gibt. Ist egal. Einfach nur genießen. Total klasse. Okay. Einfach total klasse. Ich gucke und natürlich ist das Serie. Ende dann scheiße und die wussten nicht, worauf sie hinaus wollen. Und die Eisbären, bla bla bla bla. Welche Eisbären? Trotzdem immer noch, ja, frag nicht. Trotzdem eine gute Serie. Ja, also ich kenne ja das Ende von Lost mittlerweile. Das habe ich mir einfach erzählen lassen, aber ja, okay. Ja. Aber auch dann ist die Story trotzdem cool. Ja, glaube ich. Also nee, sonst, das Einzige, was ich halt letztens geguckt habe, als ich gebingewatcht, war halt Wellington Paranormal. Ja. Das ist halt... Das fand ich ein bisschen zu anstrengend zu verstehen. handelt von 2 Cops in Neuseeland, in Wellington. Es ist so ein bisschen so eine Mischung, ja, es ist wie Office, nur halt in der Polizei, aber mit mystischen Wesen, so den üblichen Vampiren und dem ganzen Gedöns. Und ja. Die beiden Cops sind halt, kriegen es irgendwie hin und halt der Chef ist halt auch super und überhaupt alles. Und es ist halt so eine sehr schöne Parodie, also es ist eine sehr schöne Mixtur aus wie Office und Akte X und so diesen Polizeicops-Serien. Sehr angenehm. Aber sie sprechen halt, mit sehr sehr starkem Akzent in Neuseeland. Ja. Und also ich muss auch mit Untertiteln gucken tatsächlich, weil so manche Begriffe schneide ich mich mit. Ja, das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe versucht, erstmal das ohne Untertitel zu machen, ja. Um mich da sozusagen in diesen Akzent reinzuquälen, ja. Und dann irgendwann zu verstehen. Das war mir nicht möglich. Vielleicht war es mir auch nur zu anstrengend. Vielleicht habe ich dann auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich der Serie auch nochmal mit Untertiteln eine Chance geben, mal gucken. Ja. Genau, die 3. Staffel hat dieses Jahr auch angefangen. So. So, ach so, da fällt mir noch was. Ich schreibe dir gleich nochmal so ein paar Sachen. Ja. So. Ich bin müde. Warum auch immer. Du bist müde? Gibt's ja gar nicht. Ach, du bist mit der Bahn dahin gefahren, ne? In die Schweiz? Ja, klar. Ja. Wo bist du sonst? Im Nachtzug gefahren? Gibt es eigentlich einen Nachtzug nein. in die Schweiz? Ja, es gibt einen Nachtzug von Berlin nach Zürich. Von ja. der ÖBB, der Nightjet. Aber in dem gab es nur noch Liegewagenplätze und das war mir ein bisschen blöd. Ah, nee, das will man ja nicht. Beim Pöbel sein, diese anderen Menschen. Deswegen, ich fahre demnächst nach Wien. Und da fahre ich mit dem Nightjet hin. In der Einzel-Deluxe-Kabine. Mit eigenem WC und eigener Dusche. Was kostet das? Finden wir jetzt mal raus, bevor wir zur eigentlichen Frage kommen. Die hat nämlich auch ein bisschen was mit E-Commerce zu tun, im weitesten Sinne. Ich brauche eine Kaufberatung, so viel sei schon mal gesagt. Aber ich gucke jetzt mal Nightjet, ja? Ja. So, kann ich den über nightjet.com buchen oder muss ich über die Bahnseite gehen? Nee, nightjet.at. .at, aber er sagt mir hier .com. Ach so, dann bist du auf die Com weitergeleitet. Ja, genau. Gehst du oben auf Ticketbucher? So, erstmal hier, Berlin, ja? So. Ich steige direkt, also ich werde in Charlottenburg einsteigen. Das heißt, ich nehme die Com. Weil er da losfährt? Ja. Ja, das ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt einfach nur mal nach Wien fahren. Ja. So. So, wann? Und jetzt sagen wir mal, machen wir was Realistisches, ja? Hier, Freitag, 20. August, 18.22 Uhr, sehr schön. Dahin, und ist man morgens um 7 Uhr in Wien, das ist ja perfekt. Jetzt möchte ich aber nicht alleine. Ach, diese was ist das? Sitzwagen, Liegewagen, Schlafwagen. Das ist ausverkauft. Das ist ja ätzend. Ja, das ist sehr beliebt. Okay, nehmen wir den Samstag. Da gibt es den Schlafwagen ab 139 Euro. Aber ich möchte ja mit Familie reisen. Ja, dann nimmst so. Du einen. Dann musst du aber oben, wer fährt, dann musst du das angeben. Dann zeigt ja auch. Ja, ich bin dabei. Ich will einfach nur wissen, was das kostet. Noch Erwachsener dazu, so. Dann noch Kind am Reisetag. Jahre alt. Und du kannst halt zum Beispiel so ein Privatabteil im Liegewagen bestellen kaufen. Und noch ein Kind, Jahre alt. So. So. Kein Hund oder Fahrrad. Hund, wer nimmt denn Hunde mit? So, Sparscheine inklusive Reservierung. Komfortticket. Ich will aber nicht sitzen. Nee, Liegewagen und Schlafwagen gibt's gar nicht mehr. Ja, scheiße. Och Mann, ich will einfach nur wissen, was es kostet, wenn man sich so ein. Ich kann auch auf die Preisliste gucken. Ja, okay, guck mal auf die Preisliste. Was kostet mich das, wenn ich hier mit der Familie nach Wien fahre und zurück? Im Liegewagen, bitte. Und so, dass da kein anderer Spack bei uns mit drin ist. Dann willst du ein Privatabteil? Das kostet 170. Bullshit. Eigenes Abteil im Liegewagen geht ab 200 Euro los. Und das ist dann so viele Leute, wie man sechs Leute. Nein. Sechs Leute, genau. Also bist du drei Erwachsene und bis zu fünf Personen. Also das heißt, du kannst quasi drei Erwachsene, drei Kinder. Maximal fünf Kinder. Okay, das heißt, du könntest ein Erwachsener, fünf Kinder oder drei Erwachsene und drei Kinder, das ginge halt. So. Okay, also 200 Euro, ja? Extra, plus den Fahrschein. Extra? Ja. Und der Fahrschein alleine kostet ja schon. Ja, aber Kinder reisen ja umsonst. Ja, Moment mal, weil er hat mir doch gerade schon gesagt, dass allein der Fahrschein mich schon 100... Noch, also 300, das sind ja über 600 Euro. Na, Willkunde, das kann nicht sein. So viel ist es nicht. Ist ja absurd. Also ich zahle jetzt hin und zurück, aber mit BC 100 Rabatt. Für den deutschen Scheckanteil. Schön, danke auch. zahle ich im Deluxe Single Abteil 360 hin und zurück. Das ist ja absurd, immer noch. Ja, sorry. Das Wer soll das denn bezahlen? Niemand, das ist das Problem. So. Jetzt ehrlich, das ist, Alter, ohne Scheiß, jetzt mal hochgerechnet, ist das mehr, als uns jetzt nächste Woche für 8 Tage die Ferienwohnung kostet. Also das ist jetzt... Okay. Das ist doch Wahnsinn. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier, also ich habe jetzt eine Verbindung gefunden, und zwar als Sparschein mit quasi eigenem Abteil mit 4 Liegen, also habt ihr jetzt, dann ist das der Gesamtpreis für eine Strecke 300 Euro. Ja, das ist 600 Euro, nochmal. Naja. 600 Euro, das ist 600 Euro, das ist ohne Scheiß der Preis, den wir jetzt ausgeben für Ferienwohnung und Benzin, wohlgemerkt. Hin und zurück. Hin und zurück. So, diese Nachtzüge sind halt platztechnisch halt nicht sehr effizient. Es kann halt besser werden, wenn halt irgendwann demnächst die ÖBB hat so Kapselwagen bestellt. Also quasi den Liegewagen halt, quasi du hast dann so Kapselzellen. Das heißt, du kannst halt Einzelreisende verkaufen. 600 Euro, alter ja, Vater. Deswegen kann ich halt niemandem vorwerfen, der doch lieber fliegt oder so. Weil das ist halt absurd. Weil wenn du später guckst, du kannst den Preis nochmal, also wenn du im September fährst, 224. So, ja, aber okay. Sagen wir mal 500 Euro oder 450 Euro. Ja. Moment. So und so. Und jetzt sagen wir mal, wann war das? Im September, sagst du? Ja, im September. So, dann machen wir mal hier Freitag bis Sonntag. So, zack. Ja, Flug einfach mal 100 Euro billiger. Ja, das ist das Ding. Das ist, solange das nicht politisch gesteuert wird und man... Also, ne, ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, ja, 20 Euro, komm, scheiß drauf. 100 Euro ist bei einem Preis von 450 bis 350 Euro, ist schon eine Hausnummer. Zwar EasyJet, okay. Aber es ist ja für eine Familie, bedeutet das halt einfach, weiß nicht, drei Essen oder so, zwei Essen? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Das ist dann, oder eine Nacht halt. Ja. Ne, irgendwo pennen. Und selbst wenn man Austrian und Lufthansa fliegen würde, wären es halt ziemlich genau das gleiche an Kosten. Das ist einfach Quatsch. Das kann nicht sein. So. Das ist natürlich jetzt ein reichen Ding. Aber es wird nicht besser, solange die Politik das nicht krass subventioniert. Ja, nee, ist klar. Apropos Nachtzug, an der Stelle sei noch empfohlen an die gestern erschienene Folge Schöne Ecken. Ich war, Cornelius hat mich zum Thema Nachtzug und Lissabon ausgefragt. Gibt auch Sounds, kann man sich jetzt anhören. Verlinken wir. In der Bio und swipe up. So, ich brauche jetzt aber Hilfe von dir und jetzt geht's richtig rund, Dennis. Ich habe demnächst... haben wir hier eine Zusammenkunft von, sagen wir mal, im weitesten Sinne mehreren Personen. Mehr als 8 jedenfalls. Ja. Sagen wir mal so zwischen 10 und 20. Ja. So. Wir brauchen einen Tisch, Dennis. Ja. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Tisch, weil diese Menschen, die sollen auch Essen bekommen. Ja. Vielleicht. Und nicht nur so im Stehen, sondern man will sich auch mal hinsetzen können. Ja. Niemand hat zu Hause einen Tisch für 14 Personen. Ja. Also vielleicht, weiß ich nicht, Menschen, die in einem Schloss wohnen. Oder komplett wirre Gestalten. Aber jetzt, so wie Durchschnittsmenschen nicht. Was macht man denn da? Also ich bin jetzt gegangen auf tischemieten.de. Tischemieten.de? Was? Ja, ich habe in Google eingegeben, Berlin Tischmieten. Und dann gibt es da richtig, richtig viele Webseiten. Partyausstatter24.de. Partyrent.com. Ja, was, hast du das nicht vorher gemacht? Hast du nicht daran gedacht, dass du einfach eine Bierzeltgarnitur leihen kannst? Ich will doch keine Bierzeltgarnitur, Mann. Das ist es doch. Das weiß ich doch, dass man sowas... Ja, aber guck mal, die haben Tische. Ich will halt einen Tisch, Mann. Es ist halt drin. Es ist nicht irgendwo im Garten. So. Und es soll auch nicht so feuchtfröhlich und saufi, sondern gediegen. Da gibt es so einen runden Banketttisch. Durchmesser 1,80. Ich will doch keinen runden Tisch. Was soll denn die Scheiße jetzt schon wieder? Dennis. Ja, warte. Es muss angeflanscht werden, so tafelartig, an den Esstisch, den ich jetzt schon habe. So, dann gibt es hier weiße Husen. Was sind denn Husen? Hussen, Dennis. Hussen. Das sind so Abdeckungen für die Biertische, oder? Ja, es gibt so Stehtische, da kann man außen so Hussen dran ziehen. Ach so. Das ist so quasi wie so ein Rock für den Tisch. Du kannst auch einen Bierpong-Tisch mieten bei tischemieten.de. Dennis, ich habe einen Bierpong-Tisch und der wird schon verwendet als Buffet. Als Buffet-Tisch. Ja, aber du willst kein, aber so eine Bierbank, die man... Nein, ich will einen Tisch, verdammt. Ich will keine Bierbank. Aber das kann man doch mit Tisch... Die macht mir meinen Boden kaputt, die Bierbank. Damit geht's schon mal los. So, gucken wir mal hier, universumverleih.de, was haben die denn hier? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Hier kann man hier einen Banketttisch Natur aus Holz. Und hier, guck mal, hier ein Banketttisch für 10 Euro am Tag. Mit Eicheplatte. Schick mal einen Link. Furniereiche. Glaube ich dir nicht. Okay, ich weiß nicht, wo man den mieten kann. Dinnertisch Brunch. Brunch. Ja, 100, aber 100 Euro. Und seit Safari kann die Seite nicht öffnen. Kann ich denn nicht den Standort auswählen? Aber guck mal, hier gibt es auch einen für 6,50. Der ist 1,80 Meter lang, 75. 6,50 €? Das ist doch, das klingt doch nach, weißt du, das klingt doch wie ich nach einem Lockvogelangebot. Das so, ist doch einfach in den Warenkorb. 6,50 €. So. In 90 Euro Anfahrt oder was? So. Selbstabholung in Potsdam. 0 Euro. Ja, Selbstabholung in Potsdam, ganz genau. Das mache ich. Da habe ich mich richtig Spaß drauf. Wie lange ist der 1,80? Kann ich mal einen Transporter mieten oder was? Ja. Aber dann nur 6,50. Pickup Store Berlin, ein Kunde. Es gibt einen Neukölln. Ach, der öffnet aber erst am 9. August. Ja, bist du zu spät? Ja. Bist du zu früh? Nee, 9. August klingt gut. Ja? Ja. Da muss, glaube ich, auch noch warten, bis die Webseite sie anbietet. So. Aber kannst du dann da für 6,50 am Tag einen Tisch? Backertisch. Aber was für einen Tisch? Na, guck mal, ich schicke dir den Link. Ja, schick mir mal den Link. So. Ich brauche einfach einen Tisch. Ja, das ist sieht ein ganz normaler Tisch aus. Neutral. Mit klappbaren Füßen. So. Damit man den gut transportieren kann. So, warte mal. Finden Sie nicht, der sieht ein bisschen billig aus? Er kostet 6,50 am Tag. Natürlich sieht er billig aus. Aber er erfüllt seinen Zweck. Du kannst natürlich einen auch für 70 Euro am Tag mieten. Der ist natürlich stabiler. Aber da steht ja auch Sternchen. Und nirgends wird erklärt, was das Sternchen ist. Welches Sternchen? 6,50 Euro Sternchen. Naja, weil es einfach ohne Mehrwertsteuer ist. Da ja, kommt, wer sagt das? Da steht daneben... Es steht nirgends... Ja, da steht 7,74 brutto, das habe ich gesehen. Aber da steht trotzdem nicht, was das Sternchen bedeutet. Doch, das ist in der Ecke. Zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzüglich Transportkosten. Aha, Transportkosten, siehst du? Ja, aber wenn du in den Warenkorb gehst, ist die Selbstabholung umsonst. 6,50 €, das kann Dennis. Universum Event Equipment. Gibt es da so eine Mindestabnahmemenge? Ich guck mal kurz, Ware an. Universum Verleih. Ich finde, das klingt auch schon nach Beschiss. So, ich guck mal, hier gibt's doch bestimmt. Und du kannst richtig Zeug bei denen bestellen. Also richtig ausleihen. Also Gläser, Zeug. So, FAQ. So, ach, guck mal, die Lieferung. Haben sogar koscheres Geschirr. Das gibt's so, ja wie behalte ich meine? Sie haben die Möglichkeit, Ware liefern und abholen zu lassen. Kann man unter Lieferung und Abholung nachgucken, wie viel das kostet. Was sind die Lieferkosten? Also 80 Euro, wenn du es liefern lassen möchtest in Berlin. 80 Euro? Ja, aber dann bestellst du dir, also wenn du dann eine große Party machst und du bestellst aber für 1000 Euro Mietartikel, dann sind dann 80 Euro ein Furz dagegen. Wenn du halt nur einen Tisch haben möchtest, dann kannst du auch nach Potsdam fahren. Ja, aber bei 6,50 Euro, bin ich dir ganz ehrlich, pro Tag, da sag ich, dann nehme ich auch zwei Tische. Ja, dann nimmst du auch zwei Tische. Dann nimmst du dir einen Drive-by-Miles-Transporter und dann bist du bei, weiß ich nicht, 50 Euro? Bis Wochenende? Aber ich will doch kein... Aber dann... Ja, aber... Drive-by? Das ist doch verboten. Was ist daran verboten? Drive-by-Mai? Nee, Drive-by. Da muss man doch... Musste man doch mal bei GTA machen. Oh, Klamauk. Klamauk. Okay. Komm mal, und das Beste ist... Die Artikel können ungespült und ungesaubert an uns zurückgehen. Die Spülleistung ist bereits inbegriffen. Man kann das dreckig zurückgeben. Wir bitten jedoch, grobe Speisereste zu entfernen. Also nur die Placken abschlagen, ja? Ja. Nur so. Naja, du kannst ja Besteck und so mieten. Du musst ja nicht selber waschen. Solltest du überlegen, ob du einfach das Besteck mietest und einfach das ungewaschen dann zurückgeben lässt. Ohne dich drum kümmern zu müssen. Kann man auch Gäste mieten? Weil da kann man sich die aussuchen, weißt du? Ja, ich glaube, es geht nicht. Scheiße. Aber guck mal, was kannst du für Küchengeräte mieten? Oh, hier so diese Metall- und oh, Spül-, oh, so richtig geilen Scheiß kann man sich da mieten. Hast du Bock aber auf so ein Großküchengerät? Ja! So ein Currywurstschneider. Dennis, du weißt ganz genau, dass du mich mit Großküchengeräten kriegst du mich. So. Das weißt du doch auch. Hier, Fritteuse für 10 Liter. Ja. 45 Euro am Tag. Ja, und ein Salamander hätte ich auch gerne. Haben die einen Salamander? Was ist denn ein Salamander? Das ist so ein Oberhitze-Strahler-Ding. Wenn man Fleisch brät, Dann schmeißt du es in die Pfanne und danach kommt es unter einen Salamander. Du guckst viel zu wenig Rosins Restaurants, Dennis. Obwohl das alles bei YouTube mittlerweile ist. So. Du kannst dir auch zum Beispiel hier so einen Kombidämpfer holen. Boah, geil, so ein Konvektomat. Ja. 200 aber am Tag. Die ist ein bisschen teuer. Ja, das brauche ich nicht. Aber 10 Liter Fritteuse für 45 Euro, das finde ich, kann man gut machen. Aber die ist mit, aber 220 Volt, kannst du richtig eine Steckdose betreiben. Ohne Probleme. Geil. Geil. Ja, da kannst du richtig grillen. Boah, wollen wir das mal machen, Dennis? was sollen wir denn davon essen? Ne, weiß ich nicht. Wir können da, guck mal. Wir können den ganzen Truthahn da drin Dennis, frittieren. Wenn es Menschen gibt, die nicht unsignifikante Summen an Geld ausgeben, um eine Kassette zu kaufen, die wir produziert haben, dann kann man doch auch vielleicht mal zu so einer Art, weiß nicht, so eine Live-Show oder so machen und dann frittieren wir da Sachen. Gott. Ja. Ich habe auch schon mal, kennst du das nicht? Ich habe auch mal ein Konzept für so eine Spielshow geschrieben. Aber die nur als Show in der Show funktioniert. Frittier das so oder wie, was? Nee, so wie, weißt du, wie Blamieren oder Kassieren bei TV Total. Das Quiz, ne, das die da gespielt haben, genau. Und das heißt, wie hieß das denn nochmal? Ich muss mal kurz suchen. Ach genau, ja klar. So hieß es. Frittieren geht über Studieren, heißt das Segment. Ey, wenn mir das jetzt jemand klaut, ne? Ich will das immer noch an ProSieben verkaufen. Also, Frittieren geht über Studieren. Und zwar Menschen sehen, wie etwas frittiert wird. Ja. Ja, also von weitem weg sehen sie verschiedene Sachen, können sich vielleicht auch sogar eins aussuchen. Das wird dann frittiert, das müssen die dann probieren und erraten, was es ist. Okay, ja. Man kann das natürlich auch sozusagen leicht immer anpassen und verändern, dass das so eine Art Partner-Game ist. Einer steht da und sucht sich aus, das wird frittiert. Und die andere Person muss dann probieren und erraten, was es ist. Und dafür gibt es dann Geld. Oder einen Reisegutschein. Oder ADAC-Jahresbeitrag. Oder meinetwegen auch ADAC-Motorwelt ein Jahr. Aber es werden dann so eklige Dinge auch frittiert. Nee, das weiß man ja nicht. Also zumindest derjenige oder diejenige, der reinbeißt in die frittierten Sachen. Verstehst du? Ist auch immer so ein Ekel dabei. Ja, aber du als Erfinder des Konzeptes hast dir ja vorgestellt, was man denn so alles frittieren könnte, oder? Ja, man kann das Konzept natürlich so, also immer so anpassen, wie man es gerade haben möchte und wie man es gerne, ne? Man kann auch an so eine Art Glücksrad drehen lassen, die Kandidaten. Und dann ist Zahl von 1 bis 10. Und vorne liegen sozusagen die Sachen ausgelegt. Frittierte Happen. Ja, sind zum Beispiel so eine Schweinenase oder so. Oder halt daneben dann irgendwie eine Zwiebel. Oder daneben irgendwas anderes. Und dann drehen die von 1 bis 10 und dann sieht man, aha, hat jetzt eine 5 gedreht. Okay, alles klar, schau ich mir an. Das bietet auch das jetzt? Raum für Product Placement, wenn du so ein Maß Ja, natürlich, frittierst. Dennis, Mann. Ja. Und dazu noch dieser Name, Frittieren geht über Studieren. Das musst du wirklich an ProSieben verkaufen. Ja, das sag ich doch. Oder sag ich an doch. Endemol oder so, an diese ganzen Butzen. Ja, als Teil, also zum Beispiel, oder vielleicht auch einfach als Disziplin bei Schlag den Star. Nee, so habe ich mir also gemacht. Dann solltest du es eher an Florida Entertainment verkaufen für die beste Show der Welt, weil da werden sie über Showkonzepte ausprobiert. Ja, meinetwegen. Sollen die sich bei mir melden. So. Wenn sie das hier hören. Ja. Werden uns über Preis schon einig. Sag ich ganz ehrlich. Bin nicht so teuer. Die reichen Teile des Frittierguts. Nee, aber verstehst du? Ich drehe von 1 bis 10 und in der Halle sagen alle, weil die gesehen haben, da wird jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Popel von Karshäufer Umlauf frittiert oder so. Und dann kriegen das die Kandidaten zu essen. Und dann, Kapern vielleicht? Riesengelächter. Falsch, nein, war natürlich ein Popel, aber gibt trotzdem 50 Euro auf die Hand. Klatsch, klatsch, klatsch, Werbung. Das ist natürlich auch, ist auch gut was für die Fußgängerzone. Es funktioniert überall, ich sag doch. Sollten wir als YouTube-Format vielleicht probieren? So, ich musste mich jetzt überwinden, das hier zu äußern. Ich habe tierische Angst, dass mir das geklaut wird, diese Idee. Mir hat nämlich auch schon mal jemand eine Idee für einen Schlager geklaut. Ist kein Scheiß. Ist wirklich kein Witz. Soll ich das mal suchen? Ja. Das hört sich eher gerade wie so eine Kneipengeschichte an. Aus dem Paulaner-Garten. Nee. Aber dann schickst du mir so einen Ralf-Siegel-Song oder so. Wie hat er von dir geklaut? Also ich habe, nein. Ich habe tatsächlich mal ein Lied, geschrieben kann man nicht sagen. Aber wenn ich das jetzt nicht mehr finde, das Lied. Das war eigentlich fast eine Textzeile, die entscheidend war für den ganzen Song. Leider haben die sich eine neue Melodie dazu ausgedacht und die ist richtig scheiße. Okay, das ist die eine bekannte Band oder was? Nee. Die haben, also sind also quasi ohne von dir zu wissen auf diese Textzeile gekommen. Nee, die Textzeile wurde denen gesteckt. Okay. Also die wurde quasi mir geklaut von einer Mittelsperson und wurde dann dort einge... Was kennst du denn für Leute? Ich schick's dir gleich. Ich will das jetzt nicht verraten. Wir müssen das auch gleich nochmal zusammen hören. Ich schick dir mal gleich den Link. Okay. So. Also, frittieren geht über studieren. Wo waren wir jetzt? Also Tisch mieten, sagst du, ja? Ja. Habe ich, ehrlich, ohne Scheiß, habe ich echt nicht dran gedacht. Wirklich. Wir leben doch in der New Economy, wir können alles mieten. Ich habe schon drüber nachgedacht, mir jetzt einfach so einen günstigen Tisch bei Ikea zu kaufen. Das ist doch nicht nachhaltig. Ja, den hätte ich dann in den Keller stellen können. Also hast du auch wirklich Platz für. So. Aber dann kannst du richtig auch Teller und so mieten bei der Gelegenheit dort. Braucht ihr das auch sicher dann, oder? Habt ihr genug? Da haben wir vielleicht genug. So. Okay. Also kannst du richtig Zelte und ganzen Müll da mieten. Aber der Tisch ist das Wichtigste. Ja, dann miet dir einen Tisch und hol ihn ab in Potsdam. Sehr gut. Oder das vielleicht bis dahin ist es vielleicht in Neukölln verfügbar. So. Vielleicht auch in Neukölln, genau. So. Ich wollte gerade sagen. So, jetzt aber mal kurz auf den Zettel geguckt. Ich habe hier meine Notizen verloren. Da sind sie wieder. Hast du noch was? Wir sind fast eine Stunde schon hier. Ja, wir dürfen den Leuten noch nicht zu viel geben, Dennis. Nee, ich habe nichts mehr. Ach so, Moment. Stimmt gar nicht. Ich weiß nicht, ob bei dir was eingegangen ist, aber ich war extra... Ach, danke für die Karte übrigens aus der Schweiz. Denn. Ach, schon angekommen. Ja, ja, extra 10 Rappen mehr bezahlt, damit es A-Post ist, nicht B-Post. Was immer 10 Rappen sind. Ja, ich wollte auch gerade sagen, das klingt eigentlich eher wie Pferde. Muss man 10... Da gibt man der Post 10 Pferde, dass die Karte transportiert. Da kann man's, wenn ich 10 Pferde hätte, würde ich die Karte selber transportieren. Nein. Extra, 10 Rappen extra. Achso, oh Gott. Wie ist das eigentlich? Ist ja nicht EU, ne? Da darf Lasagne wahrscheinlich auch aus Pferd sein. So. Ich weiß nicht, ob bei dir was ein Pferd. Achso, den habe ich gar nicht verstanden. Ja. Du hast heute, Dennis, ich will, also zwei, drei Sachen sind völlig an dir vorbeigegangen heute. Da hast du einfach weitergeredet. Ich habe aber auch nicht interveniert. Ich wollte es mal so stehen lassen. So. Du musst mir später erzählen. Die Dauerkarten sind verschickt worden. Das kann ich dir sagen. Und wir müssen uns irgendwann noch drüber unterhalten. Nee, ist auch Quatsch. Wir melden dann vielleicht irgendwie Vollzug oder so. Keine Ahnung. UEFA Conference League, Dennis. Darum wird es auch gehen. Union spielt auch jetzt in Charlottenburg. Ja. Ne? In der Schüssel. So, aber eine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob sich bei dir jemand gemeldet hat. Bei mir jedenfalls nicht. Bei mir meldet sich sowieso niemand. Nie, ich weiß gar nicht. Willst du ins Impressum? Da melden sich genug Leute bei dir. Vielleicht können wir da demnächst mal ein paar Umstellungen vornehmen, Dennis. Was meinst du? Also, noch immer hat sich keiner bei uns gemeldet, wenn ich das richtig sehe, der oder die jemals im Facebook Marketplace etwas gekauft hat. Bei uns meldet sich aber sowieso niemand weswegen, wegen irgendwas. Nö, das stimmt. Ah, das stimmt jetzt ja gar nicht. Hier im Zuge der ganzen Kassettenaktion hatten wir, da haben sich viele Leute gemeldet. War auch sehr schön. Ja. Hat uns auch sehr gefreut, muss ich sagen. toll. Und hier, ne, wenn ihr noch Fotos habt oder so, einen tollen Ort, wo ihr die Sachen in eurer Wohnung hingestellt habt zum Beispiel, vielleicht in dem metallenen Mülleimer, in der Küche, ohne Müllbeutel, neben dem Altar. Schickt uns einfach ein Foto, Hashtag Annie100. Aber es hat sich noch keiner gemeldet, Facebook Marketplace. Ja, Verena hat sich auch nicht gemeldet. Ich reiße jetzt alte Wunden auf, aber... Habe ich dir erzählt, dass jemand sich sogar einen Abzug gewünscht hat von einem der Fotos? Ja, habe ich gehört. Ja, habe ich geschickt. Ja. Also quasi eine digitale Kopie des Originalbildes. Ach, sehr gut. Mhm. Ja. Auch sowas gibt es. Ja. Und wenn ihr gar nicht wisst, wovon wir reden, dann geht jetzt noch schnell auf anycast.shop und bestellt euch eine der letzten Kopien, die noch da sind. So viele Kassetten Nummer 100 haben wir nämlich gar nicht mehr. Das stimmt. Das ist tatsächlich... Ging doch ausreichend gut weg. Das ist, ja, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich. Vielen lieben Dank. Ja. Genau, ansonsten möchte ich nochmal ganz kurz sagen, dass die Aktie von Froster gerade bei 84,80 Euro steht, Dennis. Ja, kein Wunder, wenn die für ein bisschen gefrorenes Gemüse 7 Euro nehmen. Und dann produzieren 3,50 Euro. Und dann produzieren sie quasi für alle Discounter in derselben fucking Fabrik mit denselben Zutaten und denselben Rezepten, also nicht mit denselben Zutaten, mit denselben Rezepten. Die machen einfach billigere Zutaten und dann ist es billiger. Echt? Mit denselben Rezepten? Nein. Wirklich? Teilweise. Was denn? Das will ich sehen. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, die jetzt auch neu sind. Da hatte ich jetzt auch so eine. Was war das denn? Ach so, das waren so Linsen mit Mango und so ein bisschen Curry-Zeug da drin. Das war ganz lecker. Und das gibt's garantiert nirgendwo anders, das glaube ich nicht. Na, es gibt halt hier diese Co-Pack, die dann halt sowas produziert für andere. So, ja. Das ist dieselbe Fabrik. Co-Pack Private Label heißt das dann. Ja, haben wir sonst noch was zu erzählen? Nö, wüsste ich nicht. Wüsstest du nicht, ne? Nö. Dann ansonsten hören wir uns nächste Woche. Wir wünschen euch ein gutes... Ich hab mich gefragt, Dennis, ist Freitag eigentlich so ein guter Tag für eine Podcast-Veröffentlichung? Da sind wir ja nicht die Einzigen. Ist alle 7 Tage eine Folge rausbringen eine gute Idee? Das stelle ich mir jede Woche. Ja, ist es. Aber jetzt sind wir noch wieder einer dieser Spotify-Podcasts. Vielleicht ist ein Motor... Wir sind ja kein Spotify-Podcast. Noch also, nicht. Was heißt, wir wären kein Spotify-Podcast, wenn du nicht einfach das Ding bei Spotify eingestellt hättest. Ey, wir haben immerhin, weiß nicht, 15 Hörerinnen dort. Ja. Schönen Dank. Muss man auch erstmal haben. Und Spotify verdient sich jetzt mit uns eine goldene Nase. Ja, wenn nicht. Apples iPhone hat auch nur deswegen Wert gestiegen, weil wir mit drauf sind. Nach 1700 Klicks. Ja. So. Dennis, ich würde sagen, Das ist jetzt hier vorbei. Das war's. Aus. Ja. Ich sag nochmal, wir dürfen den Menschen auch nicht zu viel geben. Ganz entspannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.